Abschnitt 65 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 65. Ein Ritualmordprozess, Teil 4. Amtsrichter Petersen, Kulmsee. Mankowski hat anfänglich mit Bestimmtheit den Berend, als er nach einer Pause wieder vernommen wurde, aber den Hermann Josefsson als Träger des Sackes bezeichnet. Ich habe allerdings gesehen, dass Mankowski während der Pause mit Selinski gesprochen, möglich, dass dieser ihn beeinflusst hat. Im Allgemeinen war Mankowski sehr unsicher bei seiner Zeugnisabgabe. Gerichtssekretär Kunst bestätigte die Bekundungen des Vorzeugen. Die Gendarmen Melzer und Träger, die gleich nach Bekanntwerden des Mordes bei Boss Haussuchung hielten, bekundeten, es sei in Schurz allgemein behauptet worden, die Juden haben den Mord begangen. Berend habe sich sehr hervorragend bei der Haussuchung beteiligt und mehrfach die Äußerung getan, die Juden müssen den Mord begangen haben. Melzer bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, er habe wohl gehört, wie jemand bei der bei Boss vorgenommenen Haussuchung gerufen, das ist Menschenblut, das muss ich als Fleischer wissen. Ob dieser Rufe aber Berend gewesen ist, wisse er nicht. Träger bekundete, er habe einen solchen Ruf überhaupt nicht gehört. Schankwirt Schoblewski, bei dem Berend am Nachmittage vor dem Morde in Gemeinschaft mit Czarnitzki das viele Bier getrunken haben will, bekundete, die beiden haben etwa 10 Liter Braunbier mit Rum vermischt bei ihm getrunken. Es könne aber auch weniger oder mehr gewesen sein. Berend sei, als er von ihm weggegangen, wohl etwas angetrunken, aber keineswegs betrunken gewesen. Berend habe an jenem Tage lange Stiefel getragen. Handlungsgehilfe Kohn, der zurzeit bei Boss konditionierte, bekundete, Berend habe sich ganz hervorragend an der Haussuchung bei Boss beteiligt und mehrfach ausgerufen, ein solches Verbrechen können bloß Juden getan haben. Gastwirt Thiessen und sein Kommis Elblum bekundeten übereinstimmend, Berend habe vielfach bei ihnen verkehrt und gleich nach dem Morde ein auffallend stilles Wesen an den Tag gelegt. Besitzer Hoffmann, von dem der Angeklagte zunächst sagte, dass dieser mit ihm verfeindet sei, bekundete, Berend ist der Erste gewesen, der die Behauptung aufstellte, nur die Juden können den Mord vollführt haben. Gleich nach geschehener Obduktion der Leiche kamen wir bei dem Gastwirt Gappe zusammen. Da erzählte ich, mein Sohn hat mir heute, als er aus der Schule kam, mitgeteilt, die Augen des Ermordeten werden fotografiert werden und alsdann werde es gelingen, als der Pupille die Person des Mörders festzustellen. In Berlin sei ein derartiger Apparat erfunden. Berend zückte infolge dieser Erzählung an allen Gliedern zusammen und rief aus, »Ach wo!« Als Berend gefragt wurde, ob er sich ebenfalls die Leiche angesehen habe, antwortete er, »Nein, ich kann so etwas nicht sehen.« Als ihm bedeutet wurde, »Sie als Fleischer müssen doch zuallererst so etwas sehen können,« antwortete er, »Nein, ich kann so etwas nicht sehen. Ich könnte nicht einmal meine Kinder als Leichen sehen.« Lehrer Weichler. Da Hoffmann mich auf Berend aufmerksam machte, so beobachtete ich ihn sehr genau. Er kam mir in seinem Wesen ganz auffällig verändert vor. Am Tage, an dem die Leiche obduziert wurde, saß ich in Gesellschaft mit Berend und noch mehreren anderen Leuten in dem Stenzelschen Gasthof. Berend blickte unaufhörlich unstet an die Ausgangstür und erschrak jedes Mal, sobald die Tür geöffnet wurde. Als ich ihn aufforderte, sich mit mir gemeinschaftlich die Leiche anzusehen, antwortete er, »Nein, so etwas kann ich nicht sehen.« Ganz besonders erschrak auch Berend, als gesagt wurde, die Ärzte hätten behauptet, der Mord sei ein derartiger, dass nur ein Arzt oder ein Fleischer ihn begangen haben könne. Amtsdiener Glischke. Auch auf ihn habe es den Eindruck gemacht, als hätte Behrend nach dem Morde ein ganz verändertes Wesen zur Schau getragen. Auch habe er wahrgenommen, dass Behrend sehr erschrak, als erzählt wurde, die Ärzte hätten gesagt, den Mord könne nur ein Arzt oder ein Fleischer begangen haben. Bei Stenzel habe man sich unterhalten, wo wohl die Oberschenkel geblieben sein können. Dabei wurde gesagt, die Oberschenkel brauchen die Juden, um ihre Sünden abzubüßen. Frau Gutbesitzer Kegel: Als ich den Behrend einige Tage nach dem Morde fragte, ob er das von mir gekaufte Rind koscher schlachten lassen werde, fuhr er in solche Wut auf, dass ich erschrak und rief laut: Nein, ich lasse niemals mehr koscher schlachten. Ich will mit Juden nichts mehr zu tun haben. Brennereibesitzer Benowitz: Behrend kaufte bei mir einige Zeit nach dem Morde ein Schwein. Als Behrend sagte, das Schwein wird sich gut schlachten lassen, sagte ich ihm: Schlachten Sie nur immer Schweine, aber nicht Menschen. Ich wusste, dass Behrend damals bereits unter dem Verdacht des Mordes stand. Behrend erschrak und wurde leichenblass, ohne irgendetwas zu antworten. Ölgesbrenner Wohlgemüt, der bekundet hatte, ein nicht zu ermittelnder Arbeiter namens Salewski habe ihm erzählt, er, Salewski, habe am fraglichen Morgen den Behrend mit einem Sacke auf dem Rücken getroffen, aus dem ein Menschenkopf hervorgeschaut, bemerkte heute, es sei möglich, dass er eine derartige Aussage gemacht, er leide jedoch an Gedächtnisschwäche und wisse sich heute auf nichts mehr zu erinnern. Der Vorsitzende stellte fest, dass der Zeuge früher die erwähnte Bekundung vollständig in Abrede gestellt habe, während er heute die Möglichkeit zugebe, die Bekundung getan zu haben. Frau Jacobi, Schurz: Wohlgemuth hat mir zurzeit diese seine hier erwähnten Bekundungen erzählt. Im Weiteren erzählte Frau Jacobi: Ganz besonders nach dem Morde ist in Schurz gegen die Juden eine große Erregung gewesen. Eine Frau von Grabowske sagte eines Tages zu mir: Frau Jacobi, was würden Sie wohl zum Besten geben, wenn die Sache klar wäre? Ich antwortete: Ich weiß, dass Sie gerne Schokolade trinken, Frau von Grabowske. Wenn die Sache herauskommt, dann gebe ich eine Tasse Schokolade zum Besten. Als nun Behrend verhaftet wurde, da sagte Frau von Grabowske: Frau Jacobi, nun müssen Sie die Schokolade geben. Ich antwortete: Es muss dem Behrend doch erst bewiesen werden. Vorsitzende: Also, so vorsichtig sind Sie doch gewesen? Heiterkeit. Bötschkemeister Falle: Dem Behrend wurde es bekannt, dass ich ihn des Mordes bezichtet hatte. Behrend kam deshalb aufgeregt zu mir und sagte: Wenn ich es gewesen bin, dann bin ich es gewesen. Erst werde ich aber Sie und dann mich totstecken. Fleischermeister Soletzki, die diese Äußerung des Behrend mit angehört haben sollte, wusste sich auf einen solchen Vorgang nicht zu erinnern. Auf Befragen des Staatsanwalts bekundete Kriminalkommissar Höft: Den Beweggrund, der den Behrend zu der ihm zur Last gelegten Tat veranlasst haben könnte, habe ich nicht feststellen können. Ich habe bloß festzustellen vermocht, dass Behrend einer der größten Judenfeinde gewesen, dass er antisemitische Schriften verbreitete und geäußert hat. Wenn die Juden nicht von selbst von Schurz fortgehen, dann werde er alle jüdischen Wohnungen in Schurz mieten, damit die Juden selbst kein Unterkommen mehr haben. Vorsitzenden: Das dürfte doch aber kaum möglich sein. Höft: Es wohnten in Schurz im Ganzen 7 jüdische Familien. Angeklagte: Das kann ich schon deshalb nicht gesagt haben, da die meisten Juden in Schurz eigene Häuser haben. Amtsvorsteher Ernst: Er könne nicht behaupten, dass Behrend in hervorragender Weise Judenfeind gewesen sei. Ob antisemitische Schriften vor oder nach dem Morde in Schurz verbreitet worden seien, wisse er nicht. Staatsanwalt: Ist es wahr, dass die Kirchenbehörde von Schurz zu jener Zeit öffentlich aufgefordert hat, dahin zu wirken, dass christliche Dienstmädchen nicht mehr bei Juden dienen sollen? Zeuge: Jawohl. Gasthofbesitzer Stenzel: Er habe niemals bemerkt, dass der Angeklagte hohe Stiefel getragen habe. Der Angeklagte sei am Abend vor dem Morde wohl etwas angetrunken, aber keineswegs sinnlos betrunken gewesen. Darauf war die Beweisaufnahme beendet. Der Staatsanwalt beantragte, den Mankowski und Zielinski nicht zu vereidigen. Der Verteidiger hatte gegen diesen Antrag nichts zu erinnern und beanstandete die Vereidigung der gesamten Familie Josefsson. Der Gerichtshof beschloss nach längerer Beratung, sämtliche Zeugen, mit Ausnahme der Gatten des Angeklagten, zu vereidigen. Der Vorsitzende ermahnte ganz besonders noch einmal den Hermann Josefsson. Sie wissen, so sagte der Vorsitzende zu Hermann Josefsson, in welch schrecklicher Weise der Knabe Sibylle ermordet worden ist. Sie haben lange Zeit unter dem Verdacht des Mordes gestanden. Sind Sie vielleicht der Mörder oder wissen Sie etwas von dem Morde? Wenn Sie jetzt noch einen Meineid leisteten, dann würden Sie ein zweites schweres Verbrechen begehen. Hermann Josefsson, ich bin unschuldig. Während dieser Worte des Vorsitzenden brachen die übrigen Familienmitglieder Josefsson in lautes Weinen aus. Nachdem alle Zeugen vereidigt waren, beantragte der Staatsanwalt, die Zeugen Mankowski und Zielinski wegen Verdachts des Meineids zu verhaften. Weitere Schritte gegen noch andere Zeugen behalte er, Staatsanwalt, sich vor. Der Staatsanwalt begründete seine Anträge dahin. Mankowski habe bereits eine entgegengesetzte Aussage als die hier Beeidigte beschworen. Und Zielinski habe, im Gegensatz zu der Bekundung des Kriminalkommissars Höft, beschworen. Letztere haben ihn unter Geldversprechungen veranlassen wollen, für die Juden und gegen Berend Zeugnis abzulegen. Der Gerichtshof beschloss, in Erwägung, dass die Zeugen Mankowski und Zielinski in Berücksichtigung ihres geringen Bildungsgrades sich des wissentlichen Meineides nicht schuldig gemacht haben, den Antrag auf Verhaftung dieser Zeugen abzulehnen. Am 5. Verhandlungstage formulierte das Vorsitzende folgende: Den Geschworenen vorzulegende Schuldfragen. Ist der Angeklagte, Fleischermeister Josef Berend aus Schurz, schuldig, in der Nacht vom 21. zum 22. Januar 1884 den Knaben Onofrius Sibylle vorsätzlich getötet zu haben, und zwar indem er die Tötung mit Überlegung ausführte? Alsdann nahm das Wort zur Schuldfrage der Vertreter der königlichen Staatsanwaltschaft, Gerichtsassessor Dr. Preuß. Meine Herren Geschworenen, wenn ein Stein in einen See geworfen wird, dann wird in dem See immer eine gewisse Aufregung hervorgerufen. Die größte Aufregung herrscht selbstverständlich immer in dem Teile des Sees, in den der Stein direkt geworfen ist. Dieses Beispiel passt auch auf den Vorgang, der uns hier beschäftigt. Es ist ja nur zu natürlich, dass als das Verbrechen entdeckt wurde, die größte Aufregung in der Gegend, wo es geschehen war, herrschte. Jeder Mensch hat in solcher Gegend das lebhafteste Interesse an der Entdeckung des Verbrechers, schon um den eventuellen Verdacht von sich selbst abzulenken. Bei solcher Gelegenheit ist es ja zu natürlich, dass der Verdacht auf gewisse Personen, ja auf eine ganze Bevölkerungsklasse fällt. Aus diesem Grund ist es umso mehr unsere Pflicht, in objektivster Weise die Sache zu prüfen. Sie haben gehört, in welch schrecklich verstümmelter Weise am Morgen des 22. Januar 1884 die Leiche des Knaben Onofrius Sibylle gefunden wurde. Dass ein Raubmord vorliegt, ist vollständig ausgeschlossen, denn der Knabe besaß kein Geld. Es war auch nicht zu vermuten, dass er im Besitz von Geld gewesen wäre. Seine Kleider waren vollständig wertlos. Ebenso ist aber auch nach ärztlichem Befund ein Lustmord vollständig ausgeschlossen. Der Mord kann den Umständen nach nur in einer Behausung geschehen sein, denn es fanden sich weder am Fundort noch in dem Dorfe Schurz irgendwelche Spuren eines begangenen Mordes. Aber auch ein Mord aus Hass ist nicht denkbar, wir haben gehört. Der ermordete Knabe war höchst friedfertigen, ja gutmütigen Charakters. Er hat noch am 21. Januar abends einem Knecht bei Gappe aus Gefälligkeit beim Flaschenspülen Hilfe geleistet. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn man auf den Gedanken kam, der Mord ist aus Aberglauben geschehen. Allein, wenn der Verdacht sich auf gewisse Personen lenkte, so geschah dies hauptsächlich, weil in der Tat Verdachtsmomente vorlagen. Dass ein ritueller Mord hier nicht vorliegt, davon, meine Herren, werden wir wohl alle vollständig überzeugt sein. Dass ein gewöhnlicher Aberglaube nicht vorliegt, habe ich auch nicht weiter zu betonen. Es gibt ja einen Aberglauben, wonach man mit Lichtern, die aus dem Fett eines Ermordeten fabriziert werden, einen Dieb unsichtbar machen kann. Vor ungefähr 10 Jahren ist in unserer Gegend ein Verbrechen passiert, das heute noch nicht aufgedeckt ist und das, dem Umständen nach, auch nur aus Aberglauben geschehen war. Es entsteht nun die Frage, wer ist der Mörder? Sie wissen, der Verdacht lenkte sich zunächst auf Boss, Vater und Sohn und Hermann Josephson. Es ist gegen die Boss ins Feld geführt worden, dass in jener Mordnacht in ihrem Hause Unruhe geherrscht hat. Dieser Vorgang ist durch die Aussage des Maurers Keckermann, der in jener Nacht angetrunken nach Hause kam und infolgedessen ein großes Gepolter im Hause verursacht hat und andererseits durch den heftigen Sturm, der in jener Nacht getobt hat, zu erklären. Es ist außerdem der Nachweise geführt worden, dass Boss an jenem Abend bis etwa gegen 10 Uhr mit Warenauspacken beschäftigt war. Die Bekundung des Zeugen Sprade, dass am Abend des 21. Januar ein von Gappa herausgekommener Knabe aus dem Boskin-Haus mit polnisch-jüdischem Dialekt Onofri Onofri angerufen wurde, hat sich als erfunden erwiesen. Das Umfallen des Zaunes im Ziegenstalle bei Boss kann doch etwa keinen Anhalt für die Schuld der Boss ergeben. Ebenso wenig ist aber Hermann Josephson der Täter gewesen. Wenn auch die Zeugen Reimann den Josephson nicht zu Hause getroffen hat, so steht doch fest, dass ihn gegen 10 Uhr abends verschiedene Personen auf dem Nachhausewege getroffen haben. Er hatte nicht nötig, sich sehen zu lassen, denn die Leute, denen er begegnete, hatten es sämtlich eilig. Er hat sie aber angerufen. Einen Menschen, der soeben ein so fürchterliches Verbrechen begangen, drängt es nicht danach, mit ihm begegnenden Leuten zu sprechen. Er geht auch nicht ruhig nach Hause, legt sich ruhig zu Bett, ohne seinen Angehörigen irgendetwas zu sagen. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Josephson in solch kurzer Zeit ein Verbrechen dieser Art ausgeführt hat. Fest steht, dass Josephson um 12 Uhr und um 1 Uhr nach zu Hause gewesen ist. Dass er angekleidet auf dem Bette gelegen, erklärte sich aus dem Umstande, dass er sich genierte, in Gegenwart der Reimann sich zu entkleiden. Dass Josephson nach 1 Uhr nachts den Mord vollführte, ist nicht denkbar, denn es ist nicht möglich, dass der ermordete Knabe sich bis nach 1 Uhr umhergetrieben hat. Fest steht außerdem, dass Josephson am 22. Januar um 7 Uhr morgens ebenfalls zu Hause gewesen ist. Nun ist zweifellos, dass der Mörder sein Opfer nach 6 Uhr morgens an den Fundort geschafft hat. Auch aus diesem Grunde kann Josephson den Mord nicht begangen haben. Aber auch physische Gründe sprechen gegen die Schuld des Josephson. Dieser hatte schon einige Tage vor dem Morde eine böse Hand, so dass er nicht arbeiten konnte. Er war mithin nicht in der Lage, eine solche Operation auszuführen. Es ist aber auch absolut unmöglich, dass Josephson, der bis zu seinem 14. Lebensjahre in der Fleischerei tätig gewesen und nun seit 5 Jahren sich in keiner Weise mehr mit der Fleischerei beschäftigte, eine solch geschickte Operation vornehmen konnte. Ich glaube damit, den Beweis geführt zu haben, dass die beiden Boss und Hermann Josephson den Mord nicht begangen haben. Ich will Ihnen nicht zumuten, dem Zeugen Mankowski Glauben zu schenken, allein es gibt gewisse Momente, in denen auch Leute wie Mankowski die Wahrheit sagen. Und das geschieht aus Furcht vor der kirchlichen und ewigen Strafe. Sie haben gehört, dass als Kriminalkommissar Höft den Zeugen fragte, ob er schon zur Osterbeichte gewesen, er ausrief, »Oh mein Gott, ich habe gelogen. Ich habe nicht Hermann Josephson, sondern Berend mit dem Sache getroffen.« Man muss den Umständen nach doch annehmen, dass in diesem Momente Mankowski die Wahrheit gesagt hat. Fest steht, dass Zielinski den Mankowski vollständig in seiner Gewalt hatte. Einmal wusste er ihm dadurch zu imponieren, dass er ihm sagte, sage nur gegen die Juden, und zwar gegen Josephson aus. Dann werden die Juden vertrieben werden. Dann wirst du die für die Entdeckung des Mörders ausgesetzte Prämie und auch noch Geld erhalten, das bereits von den reichen Herren für dich gesammelt wird. Außerdem wusste Zelinski, den Mankowski in seine Gewalt zu bekommen, indem er ihm drohte, ein von ihm begangenes Verbrechen zur Anzeige zu bringen. Dass den Zelinski sein unendlicher Judenhass bei seiner Handlungsweise geleitet hat, dürfte ihnen klar geworden sein, denn dass Zelinski ein ganz entschiedener Judenfeind gewesen, hat die Verhandlung ergeben. Ich behaupte nun, dass niemand anders als der angeklagte Behrendt den Mord begangen hat. Meine Herren, jemand, der sich schuldlos fühlt, leugnet sich selbst die gleichgültigsten Vorgänge ab. Für seine Schuld spricht weiter sein Verhalten nach dem Morde. Sie haben den Zeugen Hoffmann gehört, der doch jedenfalls einen vollständig glaubwürdigen Eindruck gemacht hat. Der Angeklagte war zunächst derjenige, der am lautesten schrie, die Juden waren die Mörder. Als aber Hoffmann erzählte, das Auge des Ermordeten wird fotografiert werden und dadurch wird es gelingen, die Person des Mörders festzustellen, da erschrak der Angeklagte ganz auffällig, begann zu zittern und wurde ganz bleich. Wenn wir nun auch keinen Zeugen haben, der die Mordtat mit angesehen, so haben wir doch einen stummen Zeugen, das ist der Leichnam des unglücklichen Zbühle selbst. Eine solche Operation, wie sie an dem Ermordeten vorgenommen, kann doch nur ein geübter Fleischer vollführt haben. Ich behaupte, viel eher kann ein Fleischer als ein Arzt eine solche Operation vollführen. Sanitätsrat Dr. Merner hat bekundet, dass er eine solche kunstfertige Sezierung noch niemals gesehen habe. Der Angeklagte war aber ein sehr geschickter Fleischer, der sich selbst rühmte und es auch durch die Tat bewies, dass er imstande war, innerhalb einer Stunde drei Ferkel, wie er sich ausdrückte, abzuschlachten. Der Angeklagte scheute sich selbst nicht, einer Frau, die seine Kunstfertigkeit rühmte, zu sagen, ich wäre sogar imstande, ihre Kinder mit derselben Schnelligkeit abzuschlachten. Ich erinnere Sie an den Anspruch des Angeklagten, der ein Messer zeigte und sagte, mit diesem Messer kann ich einen Menschen von oben bis unten aufschlitzen und sein Blut wie Wasser trinken. Eine solche Natur habe ich. Ich erinnere Sie ferner, dass, als ihm gesagt wurde, schlachten Sie nur immer Schweine, nicht aber Menschen, der Angeklagte ganz bleich wurde und nichts erwiderte. Nun wird man fragen, welches Motiv kann den Angeklagten bei seiner Tat geleitet haben? Es ist erwiesen, dass der Angeklagte einer der größten Judenfeinde im Dorfe gewesen ist, der sogar geäußert hat, er werde die Vertreibung der Juden aus dem Dorfe veranlassen. Meine Herren, dass Verbrechen aus Judenhass begangen werden, um sie den Juden zur Last zu legen, hat der bekannte Prozess in Tischler-Eslach und die Affäre des Neustettiner Synagogenbrandes bewiesen. Es entsteht nun die Frage, hat der Angeklagte mit Überlegung gehandelt? Fest steht, dass der Knabe zunächst von hinten einen Schlag auf den Kopf erhalten und dass als den die übrige Manipulation vollführt worden ist. Nehmen Sie an, dass der Angeklagte nicht mit Überlegung gehandelt hat, dann ist er wegen Totschlags zu bestrafen. Ich glaube jedoch, Sie werden mit mir der Überzeugung sein, der Angeklagte hat mit Überlegung gehandelt. Ich beantrage daher, den Angeklagten wegen Mordes, eventuell aber wegen Totschlags für schuldig zu erklären. Verteidiger Rechtsanwalt Thurau, Stargard. Meine Herren Geschworenen, der Herr Staatsanwalt hat die Anklage in vollem Umfange aufrechterhalten, obwohl er nicht den mindesten positiven Beweis für die Schuld des Angeklagten hat führen können. Der Angeklagte soll, um seinen Judenhass Ausdruck zu verleihen, den Mord begangen haben. Nun, meine Herren, steht fest, dass zu jener Zeit in der Gegend von Schurz ein großer Hass gegen die Juden geherrscht hat. Wenn ein solcher Mord passiert, ist es nicht zu verwundern, dass die niedere Bevölkerung die Juden des Verbrechens bezichtigt? Wenn Behrendt, ein Mann von so geringer Intelligenz, dieser Volksmeinung zustimmt, dann kann dies doch nicht Wunder nehmen. Dass Behrendt in hervorragender Weise die Juden des Mordes beschuldigt hat, ist nicht erwiesen worden. Die Gendarmen, die bei Boss Haussuchung gehalten, haben ein solches Hervortun des Angeklagten nicht wahrgenommen. Es ist ja wahr, in Neustadten haben die Juden zunächst die Christen und alsdann die Christen die Juden des Tempelbrandes beschuldigt, und zwar, so wurde behauptet, die Juden haben ihren Tempel angezündet, um das Verbrechen den Christen in die Schuhe zu schieben. Wer aber das Verbrechen begangen, ob Christen oder Juden, oder ob jene Feuersbrunst nicht aus Unvorsichtigkeit entstanden, ist in keiner Weise festgestellt worden. Als Belasten wird gegen den Angeklagten ins Feld geführt, dass er zunächst von der Tschekalowska am fraglichen Morgen mit einem Laken auf dem Rücken, in dem etwas enthalten gewesen, gesehen sein soll. Ganz abgesehen, dass die Tschekalowska mit dem Briefträger Stürmer sich augenscheinlich in einer derartigen Fassung befanden, so dass Stürmer sogar erschrak, als er den ihnen begegnenden Mann erblickte, dass die Tschekalowska sich den Mann mithin nur sehr oberflächlich angesehen haben wird, so hat sie auch nur an der Größe der Angeklagten als den ihr begegnenden Mann erkannt. Nun ist aber, wie der Augenschein gelehrt hat, Josephson von derselben Figur, nur dass die Schultern des Angeklagten etwas höher sind als die des Josephson. Ich bin entfernt, die Schuld aus Josephson zu lenken, allein ein Irrtum der Tschekalowska ist dabei nicht ausgeschlossen. Im Übrigen stimmen die Angaben der Tschekalowska mit denen des Minkowski selbst in der Zeitangabe keineswegs überein. Ja, letztere bezeichnet ganz bestimmt die Mütze des Josephson als diejenige, die der ihm begegnenden Mann getragen hat. Die königliche Staatsanwaltschaft will aus dem Umstande, dass der Angeklagte unwesentliche Dinge konsequent in Abrede stellt und ferner aus seinem Verhalten nach dem Morde seine Schuld beweisen. Hätte der Angeklagte, gleich nachdem er verhaftet worden, einen Rechtsanwalt gehabt, dann wäre es ihm zweifellos möglich gewesen, mehr zu seiner Entlastung anzuführen. Übrigens ist es doch nicht wunderbar, dass ein Mann von dem Bildungsgrade des Angeklagten alles in Abrede zu stellen sucht, wodurch er befürchtet, sich verdächtig zu machen. Ich will die Glaubwürdigkeit des Zeugen Hoffmann nicht anfechten, allein erinnern muss ich Sie doch daran, dass Hoffmann mit dem Angeklagten arg verfeindet war. Eine Veränderung im Gesichtsausdruck können doch im Übrigen die verschiedensten Ursachen zugrunde liegen. Vielleicht hat sich der Angeklagte aufgeregt, weil er so sehnlichst die Entdeckung des Mörders herbeiwünschte. Dass dem Angeklagten eine solche Tat zuzutrauen war, will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Allein alle uns in dieser Beziehung gemachten Bekundungen sprechen doch noch nicht für seine Schuld. Ich erinnere Sie, dass Hermann Josephson sogar eine Frau, der er unsittliche Anträge stellte, zumutete, ihren Mann umzubringen oder sich selbst zu dieser Tat bereit erklärte. Bedenken Sie, wenn nun Josephson anstatt Behrendt hier auf der Anklagebank säße, würde dieses Moment nicht in hohem Maße für seine Schuld angeführt werden? Mit dieser Handlung ist doch aber noch keineswegs bewiesen, dass der Betreffende auch das vorliegende Verbrechen begangen hat. Obwohl es zunächst Sache der Staatsanwaltschaft ist, einem Angeklagten das Verbrechen nachzuweisen, obwohl dies nicht geschehen ist, so hat der Angeklagte eine ganze Kette von Alibi-Beweisen erbracht. Er hat den Nachweis geführt, dass er am Abende des 21. Januar 1884 gegen 9 Uhr bereits zu Hause und am folgenden Morgen gegen 7 Uhr bei Blumenheim gewesen ist. Wenn er nach 6 in der Tat von Minkowski getroffen worden ist, dann war er nicht in der Lage, schon um 7 Uhr bei Blumenheim zu sein, denn er muss erst einige Zeit nach der Begegnung mit Minkowski am Fundorte der Leiche angelangt sein und konnte mithin bis 7 Uhr nicht den Weg bis zu Blumenheim zurücklegen. Im Weiteren ist es nicht denkbar, weshalb der Angeklagte sich einen solchen Umweg gemacht, während er einen viel kürzeren Weg wählen konnte. Wenn jemand das Opfer eines solch fürchterlichen Verbrechens fortschaffen will, dann nimmt er doch ganz naturgemäß den kürzesten Weg. Es ist ferner nicht erwiesen, dass die beiden Anzüge des Angeklagten irgendwie mit Blut befleckt waren. Ja, wir haben ganz direkt gehört, dass der Angeklagte weder einen Sack noch lange Stiefel, die der Mann mit dem Sacke getragen haben soll, besitzt. Fest steht, dass die Operation nur in einer Behausung geschehen sein kann. Es entsteht doch dabei unwillkürlich die Frage, wo hat dies der Angeklagte getan? Seine Ehefrau und Czarnecki haben bekundet, dass er in jener Nacht von 9 Uhr ab zu Hause gewesen ist. Gastwirt Stenzel, in dessen Haus der Angeklagte wohnt, hat nicht das mindeste Auffallende in jener Nacht wahrgenommen. Es kommt noch hinzu, dass die Ehefrau des Angeklagten 10 Tage vor ihrer Entbindung stand. Wenn auch der Angeklagte ein roher Mensch ist, so ist doch nicht anzunehmen, dass er sich gerade diese Zeit zur Vollführung eines solchen Verbrechens ausersehen wird und noch dazu an einem Abende, wo er, wenn auch nicht ganz sinnlos, aber doch zweifellos in hohem Grade angetrunken gewesen ist. Auch ist nicht einzusehen, weshalb er, wenn er den Mord, wie nach Lage der Dinge anzunehmen ist und der Herr Staatsanwalt selbst zugibt, bereits gegen 9 Uhr abends begangen hat, bis zum anderen Morgen um 6 Uhr mit der Fortschaffung der Leiche wartet. Der Umstand, dass er gesagt, er könne keine Leichen sehen, spricht doch wahrlich ebenfalls nicht für seine Schuld. Dem Angeklagten sind 4 Kinder gestorben. Es ist nicht möglich, dass dem Angeklagten dies so zu Herzen gegangen ist, dass er andere menschliche Leichen nicht mehr zu sehen vermag. Ich wage kaum den Gedanken auszusprechen, dass hier ein Totschlag verliegen könnte. Wenn der Angeklagte das Verbrechen begangen hat, dann hat er sich zweifellos des Mordes schuldig gemacht, denn dass das Verbrechen von langer Hand vorbereitet war, kann keinem Bedenken unterliegen. Ich halte den Josephson für ebenso unschuldig wie meine Klienten. Liegt denn nicht die Möglichkeit vor, dass ein Dritter das Verbrechen begangen hat? In dubio pro reo ist ein alter juristischer Grundsatz, der mit anderen Worten besagt, man soll lieber 100 Schuldige freisprechen, als einen Unschuldigen verurteilen. Dies gilt ganz besonders, wenn es sich um ein Urteil über Leben und Tod handelt. Meine Herren Geschworenen, einen Beweis für die Schuld des Angeklagten hat die Verhandlung in keiner Weise erbracht. Wenn Sie aber nur die Möglichkeit annehmen, dass nicht der Angeklagte, sondern ein Dritter den Mord begangen haben kann, dann ist es Ihre Pflicht, den Angeklagten freizusprechen. Nach noch längeren Auseinandersetzungen zwischen Staatsanwalt und Verteidiger gab der Vorsitzende den Geschworenen die vorgeschriebene Rechtsbelehrung, worauf sich die Geschworenen zur Beratung zurückzogen. Nach kaum halbstündiger Beratung verkündete der Obmann unter gespanntester Aufmerksamkeit des Publikums, dass die Geschworenen die ihnen vorgelegte Schuldfrage verneint haben. Nach kurzer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende Landgerichtsrat Arndt: Im Namen des Königs hat der Gerichtshof, dem Sprüche der Geschworenen entsprechend, für recht erkannt, dass der Angeklagte, Fleischermeister Behrendt, von der Anklage des Mordes freizusprechen und die Kosten des Verfahrens der Stadtkasse aufzuerlegen seien. Der Angeklagte ist sofort aus der Haft zu entlassen. Der rätselhafte Mord hat bis heute noch keine Aufklärung gefunden. Ende von Abschnitt 65.